Ihr habt ja alle keine Ahnung. Keine Ahnung. Alle. Obwohl, ja, solltet ihr auch. Ich war mir ja anfangs selbst nicht ganz sicher. Und dabei war ich von klein auf im Training. Eigentlich musste ich also nicht überrascht sein, aber ich war es dann doch. Ich hatte mich ja immer schon für geistige Phänomene interessiert und mich dem Studium gewisser Welträtsel gewidmet. Naja, heimlich. Ich war mit aller Intensität bei der Sache. Und so erkannte ich bald die verborgenen Ursachen hinter der Oberfläche der Dinge. Je tiefer ich in geistige Phänomene eindrang, umso größer wurde meine Erkenntnisfähigkeit, sodass mir schließlich so gut wie nichts mehr unbekannt blieb. So gut wie nichts. Also war mir klar, als es schließlich zur Kontaktaufnahme kam, dass die Quelle tatsächlich die Quelle war. Dass es bis heute noch Leben auf der Erde gibt, ist Beweis genug, nicht wahr? Die Energie dieser Wesen ist derart immens, dass sie sich mit einem Strahlenschutzschild umgeben müssen, wenn sie sich der Erde nähern. Als der erste Anruf an mich erging, befand ich mich, glücklicherweise, bereits in dem Zustand der Erleuchtung, der die unentbehrliche Voraussetzung ist, um geistig mit den Wesen in Kontakt zu treten. Ich wurde zum terrestrischen Hauptgeistkommunikator dritter Ordnung ernannt. Nummer 1. Es war mir schon vor dem angekündigt worden, dass sich etwas Außerordentliches ereignen würde. Etwas Außerordentliches. Und ich möglicherweise um Hilfe angegangen werden könnte. Und zwar als der berühmte Yeti-Meister Bunda Singh, der durch Beherrschung der Yoga-Disziplinen Raya, Griyani und Kundalini den Stand eines Samadhi erreicht hat, imstande war, mich hier in East Sheen aufzusuchen, obwohl seine Körperlichkeit gleichzeitig in Delhi weilte. Ja, als er sich in meinem Schlafzimmer materialisierte, knarrten die Dielen unter seinem Gewicht und sein langes, geöltes Haar hinterließ Flecken auf der Couchgarnitur, als er sich setzte. Ja, ich nahm die Vorwürfe deswegen gern auf mich. Muriel, meine Frau, bestand darauf, dass ich mir noch am gleichen Abend die Haare wusch, obwohl es dessen überhaupt nicht bedurft hätte. Diese Frau ist eine medizinische Kuriosität. Kein normaler Mensch kann so lange reden und reden und reden, ohne zwischendurch zu atmen. Ich schwieg. Wie ich ja über alles schweigen musste. Über alles. Alles. Mir sind ja die Hände gebunden, nicht wahr? Ich könnte jederzeit, wenn ich wollte, die nötigen Kräfte mobilisieren, um alles im Umkreis zu zertrümmern, zerschmettern, vernichten, auszulöschen. Alles. Doch ein solches spontanes Handeln ist mir untersagt. Ich muss beherrscht bleiben, pausenlos. Unkontrollierte geistige Kraft von dieser Stärke ist nämlich ebenso gefährlich wie unkontrollierte Kernkraft. Atomenergie in kontrollierter Form hat das Universum erbaut. Unkontrolliert wie in der Bombe kann sie es zerstören. Genauso ist es mit geistiger Energie. Würde ein Mensch von der geistigen Energie getroffen, die mir zu Gebote steht, er würde im Nu zu einem Häufchen radioaktiver Asche verbrennen. Satellit Nummer 4, Position halten. Satellit Nummer 3, Sie befinden sich jetzt im Magnetorbit. Auf Empfang bleiben, Weisungen abwarten. Ende. Ich hätte Ihr Angebot nicht anzunehmen brauchen, aber es war eine Aufgabe zu erfüllen. Die Menschheit wird es erfahren, eines Tages. Vielleicht dann, wenn die obersten Lenker den Zeitpunkt für gekommen erachten, die Geheimarchive des Sonnensystems zu eröffnen. Bis dahin muss ich schweigen. Der Saturnmensch, den wir Jesus Christus nennen, nicht wahr? Er hat zu viel gesagt, obwohl auch nur die Hälfte der Wahrheit. Und er musste sich vom Pöbel umbringen lassen. Tja. Die sind da oben gebrannte Kinder. Sie haben mir gesagt, ich müsse unauffällig bleiben, unter keinen Umständen auffallen. Das war die unumgängliche Voraussetzung für das Gelingen des Werkes. Wie auch die heiligen Bücher des Zorn sagen, ein gutes Werk, im Dunkeln getan, leuchtet am hellsten. Also tue ich mein Werk im Dunkeln und wechsle die Farbe wie ein Chamäleon. Vor grauem Hintergrund grau. Ich habe es gelobt. Ich habe es gelobt, mir nichts anmerken zu lassen. Und ich habe mein Gelübde gehalten, seit sie zum ersten Mal Fühlung mit mir aufnahmen. Um 10.04 Uhr Greenwich-Zeit, am 14. Juli nach dem Irdischen, am 27. September nach dem auf Alpha Römisch 4 geltenden Kalender. Ihre erste Botschaft war ein einfacher Code. 505-505. Ich höre Sie klar und deutlich. 505, antwortete ich. Ihre erste Frage lautete, gibt es intelligentes Leben auf der Erde? Ich überlegte lange, bevor ich antwortete. Ich glaube bis heute, dass das eine Fangfrage war. Sie mit Ihren grenzenlosen Kräften wissen natürlich, ob es auf der Erde so etwas gibt oder nicht. Jedenfalls wählte ich, als ich schließlich antwortete, meine Worte sorgfältig. Ja, das kann man wohl sagen. Ich wollte mich nicht auf einer unhaltbaren Verallgemeinerung ertappen lassen. Sie müssen die Antwort als ausreichend erachtet haben, denn gleich darauf fragten Sie mich, ob ich bereit sei, der Sache des kosmischen Aufschwungs zu dienen, indem ich Ihr THGK würde. THGK. Terrestrischer Hauptgeistkommunikator dritter Ordnung, Nummer 1. Meine erste bedeutende Aufgabe war die Operation Sirius-Abendstern. Die hohen Mächte auf Alpha erklärten sie zum wichtigsten paranormalen Ereignis im Laufe des derzeitigen Lebens der Erde. Für die hohen Mächte ist die Erde ein lebendiges, atmendes Geschöpf, ein durch den Kosmos reisendes Planetenwesen, an dessen grüne Haut sich die Last seiner Menschenfracht anklammert. Naja, der Weisheit und Gnade der Erde verdanken wir das Fortdauern unserer Existenz, unserer Luft, unser Licht, unsere Nahrung und unsere Wärme. Doch wie verzogene Kinder missbrauchen wir unsere Mutter Tag für Tag. Immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Niemals geben, niemals geben. Nicht nur die Naturschätze vergeuden wir, die Mutter Erde uns freigebig schenkt. Nein, die Menschheit verschwendet überdies auch noch auf die dümmste Weise die kostbare Seelenkraft, die aus dem Erdinneren strömt. Auf die allerdümmste Weise. Bis zum 28. Oktober musste sie erneuert sein, wenn nicht die Erde zur ausgelaugten dürren Hülse werden sollte. Das vektoriale Gleichgewicht umkippt. Ich wurde aufgefordert, bei dieser Operation als terrestrischer Hauptgeistkommunikator dritter Ordnung Nummer 1 zu dienen. Ich war überwältigt von dem Gedanken. Überwältigt. Wieso hatte man mich ausgewählt? Warum gerade mich? Mich, Edward Charles Lilly. Weil ich verfügbar war? Aber es standen und stehen doch noch Millionen andere zur Verfügung. Ob ich die innere Kraft haben würde? Ich war damals nicht hundertprozentig auf der Höhe. Ich litt an einer Stirnhöhlensache und einer akuten Neuralgie und Muriel konnte mir natürlich überhaupt nicht helfen. Naja, wann wäre sie je eine Hilfe gewesen? Als ich sie heiratete, war ich benebelt und seitdem hat mir nie mehr die Sonne geschienen. Ich teilte den hohen Mächten mit, um diesen bedeutenden Auftrag durchzuführen, müsste ich von allen irdischen Lasten entbunden sein und sie war die größte, Muriel. Aber sie haben darauf bestanden, ich müsse Familienvater bleiben. Ich hätte sie schon loswerden können, leicht, aber die hohen Mächte meinen, die Familie sei das Rückgrat irdischer Gesellschaft und Sittlichkeit. »Wann hat sie aufgehört, sie zu lieben?«, fragten sie. »Ein Jahr vor unserer Hochzeit«, erwiderte ich. Aber sie weigerten sich weiter, mich auch nur das Geringste am gegenwärtigen Zustand ändern zu lassen. Nicht das Geringste. Dabei brauchte ich nur diesen kleinen Finger zu rühren. Und... Naja, vergiss es. Zunächst kam es mir etwas sonderbar vor, die Operation Sirius-Abendstern von hier aus zu leiten. Weidenröschenweg 14a, in East Sheen. Denn bei diesem globalen, spirituellen Unternehmen ging es darum, 24 Berggipfel von Peru bis Tibet, von den Rocky Mountains bis zu den Fidschi-Inseln, in interplanetarische Zentren zu verwandeln. Ich musste aus diesen Bergen mächtige Energiespeicher machen, die die ganze Welt durchstrahlen, um die lebenswichtigen Seelenkraftreserven der Mutter Erde zu erneuern. Unter der Anleitung der hohen Mächte von Alpha Römisch 4 entwickelte ich die Fähigkeit, diese Erdbatterien durch ein Äußerstes an geistiger Konzentration und stummem Gebet neu aufzuladen. Diese solare Neuaufladung beanspruchte etwa 5 Jahre kosmischer Zeit, das heißt 1,5 Minuten irdischer Zeit. Der Aufwand an geistiger Konzentration war enorm, aber er entsprach der enormen Bedeutung der Operation. Ein einziger kleiner Rechenfehler. Ja, und die Sache wäre missglückt. Riesenwelten wären aus ihrer Bahn, die Erde aus dem vektorialen kosmischen Gleichgewicht geworfen worden. Doch es missglückte nichts. Ganz im Gegenteil. Dank meiner Kenntnis der Lehren des Zorn war ich der Aufgabe vollgewachsen. Satellit Nummer 1. Der Magnetfluss in Ihrem Quadranten beträgt 8 Atmosphären. Bleiben Sie auf Empfang. Ende. Jawohl. Ich war der Aufgabe vollgewachsen. Sie hatten den richtigen Mann gewählt. Ich bin sicher, die hohen Mächte haben alle verfügbaren Daten in die solaren Computer gespeichert und sind so auf Edward Charles Lilly gekommen. Man hat mir von Anfang an reinen Wein eingeschenkt, ja. Man hat mir gesagt, welche Opfer von mir verlangt werden würden, welch eine Kraft zugleich verliehen und vorenthalten würde, welche übermächtige und doch gefesselte Überlegenheit. Ich habe zugesagt. Zugesagt. Aber es fällt mir immer noch schwer. Da hat man eine Ehefrau, wo man jede Menge haben könnte. Sie verachtet mich. Sie sagt, das hätte sie gleich gewusst, dass einer, der bei seiner eigenen Trauung die Kirchentreppe runterfällt, immer ein Versager sein würde. Manchmal kriegt sie das Heulen. Da kann man nur hoffen, dass der Saft irgendwann mal alle ist. Mit diesen Händen könnte ich sie zerquetschen. Ja, zerquetschen. Aber die hohen Mächte sind gegen jede Anwendung von Gewalt. Das war, ist und bleibt der Prüfstein für meine Selbstbeherrschung. Satellit Nummer 4, alle Leitstrahlen einrasten. Einrasten, Satellit Nummer 4. Mein Sohn Gerald hat den ganzen Winter über in seiner Bude gehockt, Platten gespielt und nachgedacht. Nachgedacht. Keine Ahnung, der Junge, was Nachdenken heißt. Und meine Tochter ist auch nicht besser. Sie war immer mein Liebling. Jetzt bekommt man sie kaum noch zu sehen. Wenn ich von der Arbeit komme, ist sie immer schon weg. Ihre Freunde, na, das sind so Typen. Mit schwarzen Fingernägeln und Koteletten. Da, bis hier. Sie hat mir erklärt, sie warte auf den Richtigen. Er würde sie nicht heiraten. Schlauer als ich, sagte dann meine Frau. Und beide haben gekichert. Wenn die wüssten. Sie würden nicht kichern. Aber ich darf die Karten nicht aufdecken. Ich muss mir immer wieder sagen, ich bin der THGK, dritte Ordnung Nummer 1. Also muss ich ganz durchschnittlich wirken und darauf achten, nicht von anderen Familienvätern abzustechen. Ich muss in der Menge untertauchen. Ja, deswegen arbeite ich auch noch für Brandon und Groschow. Nicht wegen dem hohen Gehalt, das sie mir nicht zahlen, sondern wegen der Tarnung, die mir das bietet. Kein Mensch käme doch auf den Verdacht, ein THGK dritter Ordnung für Alpha Römisch 4 könnte für Brandon und Groschow arbeiten, wo er so leicht ein Krösus sein könnte. Jawohl, ein Krösus. Ich wusste, wo die Schätze der Erde verborgen lagen, Gold, Silber, Öl und so weiter. Was könnte ich reich sein? Aber die hohen Mächte meinen, Reichtum verderbe den Charakter und erzeuge nur Neid. Besäße ich Reichtum und Macht, würde ich den Kontakt mit dem einfachen Menschen überall auf der Welt verlieren. Die Bücher des Sorn erklären, Arbeit adelt den Menschen. Punkt und Schluss. Also stehe ich jeden Werktag bei jedem Wetter auf Bahnsteig 2 U-Bahn-Station East Sheen und warte auf den 7:30 Uhr-Zug. 4,4, ich höre Sie. Wellenstrom durch die Hochatmosphäre. Schalten Sie auf Handbedienung, bleiben Sie auf Empfang. Im Winter ist es immer am schlimmsten, im Nebel und Regen in der Menge zu warten. Gespenstisch. Dann fällt es am schwersten, nicht die Tarnung abzuwerfen. Ich sehe diese gewöhnlichen Gesichter und möchte schreien, ich bin es, ich, der erste THGK dieser Welt. Dritte Ordnung, Nummer 1. Aber ich weiß ja, das wäre nur eine Anwandlung von allzu menschlichem Stolz. Tja. Als ich am Tiefpunkt angelangt war, allein in meinem Zimmer auf meine Geisteskräfte konzentriert und bemüht, die Gedankenkanäle zu reinigen, da war es mir vergönnt, Zeuge der Zeremonie eines Starts zum Himmel zu werden. Ihr Schauplatz war der Garten hinter unserem Einfamilienhaus. Die hohen Mächte hatten um das Raumfahrzeug Beta-3-73 Jentu 107 einen Kraftschild gelegt, damit niemand anders die Zeremonie beobachten konnte. Ich war der erste irdische, der den Himmelstart einer weiblichen Alpha Centaura miterleben durfte. Ich weiß nicht, in welchen Himmel sie fuhr, und ich wollte auch selbstverständlich nicht fragen, aber das Leuchten auf ihrem Gesicht und das Klingeln der Glöckchen sind mir unvergesslich. Es war wie eine Sphärenmusik, wie man das so nennt. Das hat mich einigermaßen mit Brandon und Groschow versöhnt. Da bin ich jetzt seit 15 Jahren. Code Nummer 6, Satellit 9, benutzen Sie Code Nummer 6. Die hohen Mächte haben mich gelehrt, mich nicht der Verbitterung zu überlassen. Bereitwillig ungekannt weiterzuwirken, auf Ruhm und Vermögen zu verzichten, um meine gewaltigen Kräfte zum Besten der Allgemeinheit einzusetzen. Sie haben mir auch die Kraft verliehen, furchtlos in die Zukunft zu blicken. Satellit Nummer 7, alle Frequenzen auslösen. Satellit Nummer 5, alle Frequenzen auslösen. Ende. Es war mir vergönnt, einen Blick voraus auf mein Ende zu werfen. Ich lag im allgemeinen Krankenhaus von Schien und starb an einer rätselhaften Magensache. Nachts um zwei, an einem Freitag. Erdenzeit. Allein im Dunkeln. Ausgelöscht. Auf Alpha Römisch 4 wird man die Sonnenfeuer abblenden. Die beiden großen Yamota-Glocken werden anschlagen. Bong. Bong. Der terrestrische Hauptgeistkommunikator dritter Ordnung Nummer 1 ist aus dem Dienst geschieden. Man wird es vermerken. In den Büchern des Zorn und mikrodotiert in den solaren Archiven von Xenon und sonnensystemweit wird man mir 5 Sekunden des Gedenkens widmen. Hier auf der Erde wird Muriel meine Sachen dem Roten Kreuz spenden, meine Zahnbürste und den Rasierapparat in den Müll schmeißen. Und Gerald und Sarah werden widerwillig 1-2 Stunden opfern, um mich unter die Erde zu bringen. Kein Mensch wird an meinem Grab eine Rede halten. Über mich gibt es nichts zu sagen. Für die Welt ist mein Leben auf Erden verronnen wie Wasser. Wie Wasser. Aber droben, im Weltraum, da sieht's anders aus. Der größte Erdenmensch, den die Welt gesehen hat, seit den Tagen der Erleuchteten, die auch als Kommunikatoren fungiert haben, Sri Krishna Buddha, Moses, Christus, Mohammed, ihnen weiß ich mich verbunden. Einschweben, Satellit Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, einschweben. Ich aber werde still von dannen gehen. Ohne eine Spur im Schnee, ohne eine Fährte im Staub. Und man wird weiter die Zeitungen austragen, als wäre nichts gewesen. Als hätte man nie einen großen Gottmenschen verloren. Einschweben. Sämtliche Satelliten einschweben. Allmächtig hätte ich herrschen können. Und kein Mensch hätte gelächelt. Aber wer wird von mir gewusst haben? Wenn ihr wüsstet. Aber ihr habt ja alle keine Ahnung. Alle. Keine Ahnung.